Kur in Marienbad von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 1 Tischgesellschaften. Als Herr S. soeben wieder von einem längeren Ausflug zurückgekommen war und jetzt am Tische seinen Damen, wie er sie liebevoll zu nennen pflegte, von dieser mehrstündigen, vormittäglichen Wanderung durch einen nahegelegenen Wald, dem herausfordernden Anstieg und dem imposanten Ausblick über die umliegenden Dörfer zu berichten, nahm gerade Herr Brankovic an der Rundtafel Platz. Er erkundigte sich jetzt mit gewohntem Akzent seinerseits nach dem allgemeinen Befinden der Gesellschaft. Herr S. empfand die Unterredungen mit ihm, auch wenn er das nie offen zugeben würde, als anstrengend und belastend, da er, um sich für den Herrn Brankovic verständlich auszudrücken, nicht in Dialekt abrutschen durfte und zudem obendrein auch noch dazu angehalten war, nur mit halber Geschwindigkeit zu sprechen. Des Öfteren kam es nicht selten vor, dass ganze Sätze und Dialoge für Herrn Brankovic des Öfteren wiederholt werden mussten, was von der Allgemeinheit zur Überraschung Herrn S. mit mehrheitlichem Verständnis und ohne größeren Protest auch so gelebt werden sollte. Der Herr Brankovic, seines Zeichens gebürtiger Makedonier, besaß sein Landgut in St. Pantaleon, wo er auch für einen namhaften Elektronikproduzenten arbeitete und dort, wie er sich auszudrücken gedachte, einen herausfordernden Posten als Gruppenleiter der Abteilung für Reparatur und Instandsetzung innehatte. Er erzählte dieses Mal, wie auch schon sehr oft davor, gerade wieder von seiner bezaubernden Frau, ebenfalls einer reinrassigen Makedonierin und seinen drei herausragenden Kindern, die sein ganzer Stolz waren. Dabei pflegte er zur allgemeinen Belustigung der Damen am Tische beständig neue Fotos von den zwei reizenden Töchtern und seinem gebildeten Sohne aus seinem makellosen, zweiteiligen Anzug zu zaubern, um sie dann anschließend zum allgemeinen Bestaunen am Tische herumzureichen. Da sein Sohn bereits in Österreich zur Welt gekommen war, beherrschte er natürlich auch die deutsche Sprache um vieles besser als Herr Brankovic selbst und würde im Deutschunterricht von seinen Lehrern stets die allerbesten Noten bekommen. Als er es sich einmal dahingehend äußern sollte, das soziale Umfeld des Knaben für dessen herausragendes Verständnis der deutschen Sprache verantwortlich zu machen, bestritt Herr Brankovic vehement jeglichen Zusammenhang. Er war unabkömmlich der Meinung, dass Fleiß, Lerneifer und nicht zuletzt die guten Gene seines ehrenwerten Großvaters Dragon Brankovic, einem damals hoch angesehenen Staatsbeamten, der nach Zerfall des Osmanischen Reiches wohl seinen guten Teil zum Aufbau des jetzt unabhängigen Makedonien beigetragen hatte und selbstredend für die heutigen Erfolge seines späten Erben verantwortlich sein müsse. Diese Faktoren und nur diese Faktoren alleine dürfen als alleinige Ursache für die herausragenden schulischen Leistungen seines Sohnes angesehen werden. Tochter eines Marquis und Gemahlin eines Ehrenbürgers der oberösterreichischen Hauptstadt Linz, Frau Marie zu Hahlengraf, die für die Gesellschaft als eine sehr heitere und umgängliche Person galt, fand ihrerseits die kindischen Artikulation und sprachliche Unbeholfenheit Herrn Brankovics außerordentlich belustigend und lachte aus diesem Grunde nicht selten besonders laut in ihre vorgehaltene kleine Hand, die sie stets in einem weißen Glacé-Handschuh zu verbergen pflegte. Herr S. alleine wusste von dem tatsächlichen Grund ihres herzhaften Lachens, dass es sich ihm gleich nach dem ersten Zusammentreffen der Gemeinschaft in einer ruhigen Minute wohl aus reiner Laune heraus anzuvertrauen gedachte. Trotz vergeblichen Versuches, es zu unterdrücken, war es wohl seiner schrillen Art geschuldet, dass das Gelächter auch noch für den letzten Tische im Salon zu vernehmen sein sollte. Selten nicht wurde die Heiterkeit dieser kleinen Gesellschaft um Herrn S. wohlwollend im Salon belächelt, und nur wenige mürrische Gesichter weigerten sich beständig, das Amüsement der Dame zu teilen oder grollten sogar schweigsam dieser ungesitteten Ruhestörung. Nach dem Mittagessen oder teilweise sogar schon nach dem Frühstück pflegte Herr S. entweder mit Herrn Brankovic oder eben mit den beiden Damen außerhalb des Kurbades unterwegs zu sein, um sich bei einer längeren Wanderung oder auch nur bei einem kurzen Spaziergange die Beine zu vertreten. Nie jedoch waren sie zu viert unterwegs, da die Leute sie ansonsten sogar als zwei Pärchen betrachten hätten mögen, und dies galt es, zum Leum unter Damen tunlichst zu vermeiden. Herr S. vermochte Marie zu Hallengraf gut leiden, und da er nicht nur wegen ihres schönen Gesichts und ihres hübschen Äußeren eine sehr hohe Meinung von ihr hatte, wäre er nur zu gerne in trauter Zweisamkeit ein paar Schritte mit ihr gegangen, um sich dieser freundlichen, weltoffenen Dame bereitwillig mitzuteilen und diese tiefen, herzzerreißenden Gefühle, die er für sie hegte, endlich bekennen zu können. Zu seinem Bedauern war während dieser ganzen Zeit in Marienbad nie eine passende Gelegenheit dazu, und es sollte auch zukünftig keine geben. Entwickelte sich doch Doris von Brücken zunehmend zu ihrer wachsamen Gesellschaftsdame und vereitelte damit, ob wissend oder nicht, gerade dadurch einen tiefgreifenden Dialog dieser beiden Seelen. Ende des ersten Kapitels. Gelesen von Schalkmar.